Ausspracheregeln zu 20. Auch hier hören Sie wieder die Beispielwörter mit Pausen für Sie zum Nachsprechen. Calor. Médico. Alice. Cidade. Querido Joaquim. Qualidade. Açores. Abraço.